Der Geheimagent von Joseph Conrad. Es liest Jürgen Holz. Folge 15. Ossipon sah geradeaus, sein Gesicht glich einer nach langer verzehrender Krankheit angefertigten Totenmaske seiner selbst. Er blickte sie nicht an, als er sagte, es wäre übrigens ganz praktisch, mir jetzt das Geld für die Fahrkarten zu geben. Frau Wörlock sah abwesend auf das Spritzbrett der Kutsche, während sie ihr Mieder aufhakte und ihm die neue schweinslederne Brieftasche reichte. Er nahm sie stumm entgegen und es sah aus, als versenke er sie tief in der Brust. Dann klopfte er gegen seine Rocktasche. »Weißt du, wie viel Geld in dem Ding ist?« fragte er und schien sich dabei an einen zwischen den Ohren des Gauls hockenden Kobold zu wenden. »Nein«, sagte Frau Wörlock. »Er hat es mir gegeben und ich habe es nicht gezählt. Damals habe ich mir nichts dabei gedacht.« Später, sie machte eine kleine Bewegung mit der Rechten. Diese kleine Bewegung der Hand, die vor knapp einer Stunde den tödlichen Stoß geführt hatte, war so ausdrucksvoll, dass Ossipon ein Schaudern nicht unterdrücken konnte. Er übertrieb es daher vorsätzlich und murmelte, mich friert. »Ich bin durch und durch kalt.« Ossipons starre Haltung eignete etwas Sachliches, etwas merkwürdig Amtliches. Wieder wurde er unvermittelt hörbar so, als habe er einen Hebel umgelegt, der ihm das Sprechen ermöglichte. »Weißt du zufällig, ob er, sein Bankkonto auf seinen eigenen oder auf einen fremden Namen lautete?« Frau Wörlock wandte ihm ihr maskenhaftes Gesicht und das leuchtende Weiß ihrer Augen zu. »Auf einen fremden Namen?« wiederholte sie nachdenklich. »Überleg dir genau, was du sagst«, ermahnte Ossipon sie in der rasch dahinfahrenden Kutsche. »Es ist sehr wichtig. Ich werde es dir erklären. Der Bank sind die Nummern dieser Geldscheine bekannt. Wenn sie ihm unter seinem richtigen Namen ausgezahlt wurden, so kann man, wenn sein Tod bekannt wird, unsere Spuren anhand dieser Banknoten verfolgen, da wir ja weiter kein Geld besitzen, denn du hast doch weiter kein Geld, nicht wahr?« Sie schüttelte verneinend den Kopf. »Überhaupt nichts?« fragte er beharrlich. »Nur etwas Kleingeld. Also wäre es gefährlich für uns und wir müssten mit den Banknoten auf besondere Weise verfahren, auf eine sehr besondere Weise. Es würde uns möglicherweise die Hälfte der Summe kosten, die Noten an einem mir bekannten sicheren Ort in Paris einzuwechseln. Andernfalls, das heißt also, falls ihm das Geld unter einem anderen Namen, Smith zum Beispiel, ausgezahlt worden ist, können wir gefahrlos davon Gebrauch machen, verstehst du? Die Bank kann nicht wissen, dass Herr Wörlock und, sagen wir, Herr Smith ein und dieselbe Person sind. Verstehst du jetzt, wie wichtig es ist, dass du meine Frage gewissenhaft beantwortest? Kannst du sie überhaupt beantworten? Vielleicht nicht, wie?« Sie sagte gesammelt, »es fällt mir jetzt wieder ein. Er unterhielt kein Konto unter seinem eigenen Namen. Er hat mir einmal gesagt, dass das Konto unter dem Namen Prosor geführt wurde. Weißt du das genau?« »Ganz genau. Du glaubst also nicht, dass er der Bank oder irgendjemandem in der Bank unter seinem richtigen Namen bekannt war, oder?« Sie zuckte mit den Achseln, »wie soll ich das wissen? Aber hältst du das denn für wahrscheinlich, Tom?« »Nein, das ist es wohl nicht. Allerdings wäre es angenehmer gewesen, Gewissheit zu haben. Da sind wir. Steig zuerst aus und geh voran. Rasch!« Er blieb zurück und bezahlte den Droschkenkutscher mit seinem eigenen Kleingeld. Das von ihm so vorausschauend entworfene Programm wurde genauestens ausgeführt. Als Frau Wörlock mit der Fahrkarte nach Saint-Malo in der Hand den Warteraum für Damen betrat, marschierte Genosse Ossipon in den Ausschank und nahm innerhalb von 7 Minuten 3 steife Gocks zu sich. Er wartete. Frau Wörlock trat pünktlich heraus, den Schleier vor dem Gesicht und ganz in Schwarz. Schwarz wie der bürgerliche Tod in Person, von einigen billigen, verblassten Blumen gekrönt. Der Zug war bereits eingefahren und fast niemand stand vor den geöffneten Abteiltüren. In dieser Jahreszeit und bei der abscheulichen Witterung gab es nur wenige Passagiere. Frau Wörlock schritt langsam an den leeren Abteilen entlang, bis Ossipon sie von hinten am Arm berührte. »Hier hinein.« Sie stieg ein. Er blieb auf dem Bahnsteig und sah sich suchend um. Sie beugte sich heraus und flüsterte, »Was ist denn, Tom? Sieht es gefährlich aus?« »Keine Gefahr«, sagte er und starrte in diese Augen mit einem tiefen, fast hingerissenen Ernst, welchen die vor dem Galgen fliehende Frau Wörlock für kraftvolle Zärtlichkeit nahm. Seine Hingegebenheit rührte sie tief, und das steinerne Gesicht verlor etwas von der strengen Starrheit seiner Angst. Genosse Ossipon betrachtete es so eindringlich, wie nie zuvor ein Mann das Gesicht seiner Geliebten betrachtet hat. Er war Wissenschaftler und beobachtete mit wissenschaftlichem Auge jene Frau, Schwester eines Degenerierten und selbst eine Degenerierte der mordlüsternen Spielart. Er beobachtete sie und beschwor Lombroso wie ein italienischer Bauer seinen Lieblingsheiligen. Er beobachtete wissenschaftlich, er beobachtete ihre Wangen, ihre Nase, ihre Augen, ihre Ohren. Übel, fatal. Da Frau Wörlock sich unter seinem leidenschaftlich forschenden Blick entspannte und die Lippen ein wenig öffnete, beobachtete er auch ihre Zähne, kein Zweifel mehr. Ein mordlüsternder Typ. Ossipon stieg nun rasch ins Abteil, schloss hastig die Tür und blickte auf die Bahnhofsuhr. Noch 8 Minuten. Während der ersten 3 Minuten schluchzte Frau Wörlock heftig, dann kam sie etwas zu sich und weinte milde, aber reichlich. Dabei versuchte sie, zu ihrem Retter zu sprechen, diesem Sendboten des Lebens. »O Tom, wie konnte ich mich nur vor dem Tode fürchten, dass die, wie mir doch so grausam entrissen worden war, wie konnte ich nur so feige sein? Ich habe versucht, ein Ende zu machen, und ich konnte es nicht. Bin ich gefühllos? Für eine wie mich war es der Leiden wohl noch nicht genug.« Sie verstummte. Dann machten sich Vertrauen und Dankbarkeit Luft. »Mein Lebtag will ich für dich da sein, Tom«, schluchzte sie. »Setz dich auf die andere Seite weg vom Bahnsteig«, sagte Ossipon, besorgt. Endlich schrillte die Pfeife des Schaffners. Als er die Bewegung des Zuges spürte, verzog Ossipon unwillkürlich die Oberlippe, entblößte seine Zähne und verriet so seine eiserne Entschlossenheit. Frau Wörlock hörte nichts und sah nichts. Ossipon, ihr Erlöser, stand unbeweglich. Er fühlte, wie der Zug seine Fahrt beschleunigte, wie er unter dem lauten Schluchzen der Frau schwerfällig über die Gleise rumpelte und durchquerte mit 2 langen Sätzen das Abteil, riss die Tür auf und sprang hinaus. Er war genau am Ende des Bahnsteigs abgesprungen. Und er war so fest entschlossen, seinen verzweifelten Plan auszuführen, dass es ihm wie durch ein Wunder noch in der Luft gelang, die Abteiltür hinter sich zuzuwerfen. Erst dann merkte er, dass er Purzelbäume schlug wie ein getroffenes Karnickel. Als er aufstand, war er zerschrammt, benommen, bleich wie der Tod und außer Atem. Doch war er gefasst und durchaus imstande, der erregten Menge von Bahnbeamten gegenüberzutreten, die sich im Handumdrehen um ihn versammelten. Freundlich und überzeugend erklärte er, dass seine Frau Hals über Kopf eine Reise in die Bretagne zu ihrer sterbenden Mutter habe antreten müssen, dass sie selbstverständlich sehr aufgeregt und er entsprechend um sie besorgt gewesen sei, dass er versucht habe, ihr Mut zu machen und deshalb überhaupt nicht bemerkte, dass der Zug losgefahren sei. Die einstimmig vorgebrachte Frage, »Ja, warum sind Sie dann nicht mit nach Southampton gefahren, Sir?« beantwortete er mit dem Hinweis auf eine unerfahrene junge Schwägerin, die allein mit 3 kleinen Kindern im Hause zurückgeblieben sei und über seine Abwesenheit, die er des geschlossenen Telegrafenamtes wegen auch nicht hätte erklären können, gewiss ganz außer sich geraten wäre. Er sei einem Impuls gefolgt. »Aber ich werde das wohl nie wieder tun«, schloss er, lächelte im Kreis, verteilte einiges Kleingeld und verließ ohne zu hinken den Bahnhof. Draußen wies Ossipon, dessen Taschen mit unverdächtigen Banknoten gespickt waren wie nie zuvor, eine Droschke zurück. »Ich kann gehen«, sagte er freundlich lächelnd zu dem höflichen Kutscher. Und er konnte gehen, er ging, er überquerte die Brücke. Später sahen die wuchtig und reglos stehenden Türme von Westminster Abbey seinen gelben Haarschopf unter den Laternen auftauchen. Der Glockenturm über seinem geneigten Haupt ließ einen dröhnenden Schlag fallen. Er blickte zur Turmuhr hinauf. 12:30 Uhr. Und eine stürmische Nacht im Kanal. 13. Das riesige Vorhängeschloss an der Tür des Wandschrankes war der einzige Gegenstand in diesem Zimmer, auf dem das Auge verweilen konnte, ohne von der beklagenswerten Hässlichkeit der Form oder der Dürftigkeit des Materials beleidigt zu werden. An einem Brettertisch vor dem Fenster saß der Genosse Ossipon und hielt den Kopf in die Hände gestützt. Der Professor, der zu seinem einzigen abgewetzten Tweedanzug unwahrscheinlich ausgetretene Pantoffeln trug, in denen er über die nackten Dielen schlappte, hatte die Hände tief in seine überanstrengten Jackentaschen vergraben. Er erzählte seinem stämmigen Gast von einem Besuch, den er kürzlich dem Apostel Michaelis abgestattet hatte. Der vollkommene Anarchist wurde bei dieser Gelegenheit beinahe umgänglich. Der Kerl wusste nichts von Wörlocks Tod. Natürlich, er liest ja keine Zeitungen. Sie stimmen ihn zu traurig, behauptet er. Nun, das ist ja auch gleich. Er hockte in seinem winzigen Käfig unter einem Berg von Manuskriptpapier. Ich hob etliche Blätter vom Fußboden auf. Die Armseligkeit seiner Argumentation ist erstaunlich. Er hat keine Logik. Er kann nicht folgerichtig denken. Aber das ist noch gar nichts. Er hat seine Lebensgeschichte in 3 Abschnitte unterteilt, die betitelt sind Glaube, Hoffnung, Liebe. Er arbeitet im Augenblick einen Gedanken aus, der die Welt als ein ungeheuer großes, freundliches Krankenhaus konzipiert, samt Gärten und Blumen, in dem die Starken sich ganz der Pflege der Schwachen widmen. Der Professor verstummte. Begreifen Sie diese Narretei, Ossipon? Die Schwachen pflegen. Diese Quelle alles irdischen Übels, fuhr er grimmig und selbstsicher fort. Ich sagte ihm, dass ich mir eine in Trümmer gelegte Welt erträume, wo man die Schwachen endgültig der Ausrottung zuführt. Verstehen Sie, Ossipon? Die Quelle allen Übels. Sie sind nämlich unsere Fronvögte, die Schwachen, die Kraftlosen, die Törichten, die Feiglinge, die Mutlosen und die Denkfaulen. Sie haben Macht. Sie sind in der Überzahl. Ihnen gehört die Welt ausrotten. Anders gibt es keinen Fortschritt. Jeder Makel, jedes Laster, alle Vorurteile und Gewohnheiten müssen beseitigt werden. Und was bleibt dann übrig? Fragte Ossipon mit erstickter Stimme. Ich bleibe übrig, falls ich stark genug bin, behauptete der bleiche kleine Professor, dessen große wie Membrane dünne, weit von seinem zerbrechlichen Schädel abstehende Ohren sich plötzlich dunkelrot färbten. »Kommen Sie auf ein Glas Bier in den Silenus«, sagte der stämmige Anarchist nach einem Schweigen, das nur von dem hastigen Schlapp-Schlapp der Pantoffeln an den Füßen des vollkommenen Anarchisten unterbrochen wurde. Dieser nahm an. Er war heute auf seine Art recht aufgeräumt. Er schlug Ossipon auf die Schulter. »Sagen Sie doch mal, Ossipon, Sie schrecklicher Mensch, hat sich je eines Ihrer Opfer Ihretwegen umgebracht, oder haben Sie bislang keinen vollen Erfolg zu verbuchen, denn nur das Blut besiegelt die wahre Größe. Blut, Tod, betrachten Sie die Historie.« »Hol Sie der Teufel«, versetzte Ossipon, ohne den Kopf zu drehen. »Warum? Darauf mögen die Schwachen hoffen, deren Theologen die Hölle für die Starken erfunden haben. Ossipon, ich empfinde für Sie freundschaftliche Verachtung. Sie könnten keine Fliege umbringen.« Doch während er auf dem Dach eines Omnibusses dem Fest entgegenrollte, verlor der Professor seine gute Laune. Der Anblick der sich auf den Bürgersteigen drängenden Massen beschwerte seine Selbstsicherheit mit einer Last von Zweifeln und Unbehagen, die er nur abschütteln konnte, wenn er längere Zeit still in der Einsamkeit des Zimmers mit dem Schrank verbracht hatte, vor dem das riesige Schloss hing. »Da träumt Michaelis also«, sprach der hinter ihm sitzende Genosse Ossipon über seine Schulter, »von einer Welt, die einem freundlichen und schönen Krankenhaus gleichen soll. Ganz recht, eine wohltätige Anstalt von ungeheuerlicher Ausdehnung für die Heilung der Schwachen. bestätigte höhnisch der Professor. »Das ist dumm«, gab Ossipon zu. »Schwachheit kann man nicht heilen. Doch hat Michaelis vielleicht nicht ganz so unrecht. In 200 Jahren werden die Ärzte die Welt beherrschen. Die Wissenschaft regiert bereits. Sie regiert vielleicht im Verborgenen, aber sie regiert. Und alle Wissenschaft muss schließlich in der Heilkunst ihren Höhepunkt finden. Allerdings nicht, um die Schwachen zu heilen, sondern die Starken. Die Menschheit will leben. Leben. Die Menschheit«, so behauptete der Professor und ließ die stahlgefasste Brille selbstbewusst aufblitzen, »weiß nicht, was sie will.« »Aber Sie wissen es«, knurrte Ossipon. »Gerade eben erst haben Sie nach mehr Zeit gejammert, nach mehr Zeit. Nun, die Ärzte werden Ihnen Ihre Zeit zuteilen, wenn Sie brav sind. Sie behaupten, stark zu sein, weil Sie in Ihrer Tasche genug Zeug herumschleppen, um sich selbst und vielleicht 20 weitere Leute ins Jenseits zu schicken. Aber das Jenseits ist ein verfluchtes Loch. Was Sie brauchen, ist Zeit. Falls Sie jemanden fänden, der Ihnen mit Sicherheit 10 Jahre zulegen könnte, dann müssten Sie ihn Ihren Herrn nennen. Meine Devise lautet, kein Gott, keinen Herrn, bemerkte der Professor kurz angebunden, als er aufstand, um den Bus zu verlassen. Ossipon folgte ihm. Warten Sie nur, bis Sie Ihr letztes Stündlein platt auf dem Rücken liegend herankommen sehen, entgegnete er und sprang vom Trittbrett. Dann werden Sie um ein bisschen schäbige, elende, räudige Zeit betteln, fuhr er auf der Straße fort und erreichte hüpfend den Bürgersteig. Ossipon, ich glaube, Sie sind ein Schwindler, sagte der Professor und öffnete herrisch die Tür des berühmten Silenus. Und nachdem man an einem kleinen Tisch Platz genommen hatte, führte er diesen liebenswürdigen Einfall weiter aus. Sie sind nicht einmal Arzt. Immerhin sind Sie komisch. Ihre Vorstellung von einer Menschheit, die von Pol zu Pol mit offenem Munde dasteht und auf Geheiß einiger feierlicher Tröpfe Pillen schluckt, ist Ihres Propheten würdig. Überhaupt Prophezeiungen. Warum an das denken, was sein wird? Er hob sein Glas. Auf die Zerstörung dessen, was ist, sagte er ruhig. Er trank und fiel in seine sonderbar verschlossene Haltung zurück. Der Gedanke an eine Menschheit, die so zahlreich war wie der Sand am Meer, dabei ebenso unzerstörbar und schwer zu leiten, bedrückte ihn. Diese Unmasse passiver Sandkörner verschluckte das Geräusch der platzenden Bombe, ohne ein Echo zu geben. Da war zum Beispiel die Affäre Wörlock. Wer dachte schon noch daran? Ossipon zerrte, wie von einer geheimnisvollen Kraft getrieben, eine mehrfach gefaltete Zeitung aus der Tasche. Beim Rascheln des Papiers hob der Professor den Kopf. »Was für eine Zeitung ist das? Steht etwas Interessantes drin?« fragte er. Ossipon stierte wie ein erschreckter Schlafwandler vor sich hin. »Nichts. Gar nichts. Das Ding ist 10 Tage alt. Ich habe es wohl in der Tasche vergessen.« Doch warf er das alte Ding nicht fort. Ehe er es wieder in die Tasche schob, lugte er verstohlen auf die letzten Zeilen einer bestimmten Meldung. Sie lautete so: »Ein undurchdringliches Geheimnis scheint für immer über dieser Tat des Irrsinns oder der Verzweiflung walten zu sollen.« Das war der letzte Satz eines Abschnittes mit der Überschrift »Selbstmord einer Reisenden von Bord eines Kanaldampfers aus«. Genosse Ossipon war mit den stilistischen Schönheiten der Meldung wohl vertraut. Ein undurchdringliches Geheimnis scheint für immer. Er kannte jedes einzelne Wort auswendig. Ein undurchdringliches Geheimnis. Und der stämmige Anarchist ließ den Kopf auf die Brust sinken und verlor sich in endlose Träumereien. Diese Sache bedrohte ihn unmittelbar an der Wurzel seiner Existenz. Er vermochte einfach nicht, den Eroberungen nachzugehen, die er auf Parkbänken in Kensington Gardens oder nahe den Dienstboteneingängen der Bürgerhäuser machte, da er fürchtete, zu ihnen von dem undurchdringlichen Geheimnis zu sprechen, das. Er hegte die wissenschaftliche Befürchtung, dass der Wahnsinn seiner zwischen diesen Zeilen warte. Scheint für immer walten zu sollen. Es war eine Besessenheit, eine Marter. Kürzlich war er zu mehreren dieser Verabredungen nicht erschienen, die auf unbegrenztes Vertrauen in die Stärke seines Gefühls und seiner männlichen Zärtlichkeit gestimmt waren. Genosse Ossipon war gut unterrichtet. Er wusste, was der Matrose an der Gangway gesehen hatte. Eine schwarz gekleidete, verschleierte Dame, die um Mitternacht am Quai auf- und abgegangen war. »Fahren Sie mit, Madame?« hatte er sie aufmunternd gefragt und hinzugefügt, »hier entlang, bitte.« Sie hatte offenbar nicht gewusst, was tun. Er hatte ihr an Bord geholfen. Sie schien schwach zu sein, und Ossipon wusste ebenfalls, was die Stewardess gesehen hatte. Eine schwarz gekleidete Dame mit bleichem Gesicht hatte allein in der leeren Damenkajüte gestanden. Die Stewardess hatte sie überredet, sich hinzulegen. Die Dame hatte den Eindruck gemacht, als wolle sie nicht reden, als habe sie einen schweren Kummer. Kurze Zeit später bemerkte die Stewardess, dass die Dame die Kajüte verlassen hatte. Die Stewardess ging an Deck, um nach ihr Ausschau zu halten, und Ossipon hatte erfahren, dass die gute Frau die unglückliche Dame in einem der Deckstühle liegend gefunden habe. Sie hatte da mit offenen Augen gelegen, aber keine der ihr gestellten Fragen beantworten wollen. Sie hatte sehr krank ausgesehen. Die Stewardess hatte den Obersteward herbeigeholt und die beiden hatten neben dem Deckstuhl der ungewöhnlichen Reisenden beratschlagt. Da die Dame nichts zu hören schien, sprachen sie in lautem Flüsterton von Saint-Malo, von dem dortigen Konsul und der Absicht, die Angehörigen der Dame in England zu benachrichtigen. Dann machten sie sich auf, den Transport der Dame ins Unterdeck vorzubereiten, denn alle Anzeichen deuteten darauf hin, dass sie im Sterben lag. Genosse Ossipon wusste jedoch, dass hinter jener weißen Maske der Hoffnungslosigkeit ein unerhörter Lebenswille gegen Angst und Verzweiflung gekämpft hatte, eine Liebe zum Leben, welche der wilden Qual, die zum Mord treibt, Widerstand zu leisten vermochte, wie auch der Angst, der blinden, irren Angst vor dem Galgen. Er wusste es. Doch der Obersteward und die Stewardess wussten nichts weiter, als dass die Dame in Schwarz nicht länger mehr im Deckstuhl lag, als sie keine 5 Minuten später zurückkehrten. Sie war nirgends. Sie war verschwunden. Das war um 5 Uhr in der Frühe, und es war kein Unfall. Eine Stunde darauf fand ein Matrose des Dampfers den Ehering, der auf dem Deckstuhl liegen geblieben war. Der Ring war in eine feuchte Ritze des Stuhles gerutscht und dem Mann durch sein Glitzern aufgefallen. In den Ring war ein Datum eingraviert: 24. Juni 1879. Ein undurchdringliches Geheimnis scheint für immer. Und der Genosse Ossipon hob das geneigte Haupt, das von so mancher schlichten Bewohnerin dieser Insel angebetet wurde, das Apollo-gleiche Haupt mit dem sonnigen Haarschopf. Der Professor war mittlerweile ungeduldig aufgestanden. »Bleiben Sie doch«, sagte Ossipon hastig. »Übrigens, was wissen Sie von Irrsinn und Verzweiflung?« Der Professor fuhr sich mit der Zungenspitze über die trockenen, dünnen Lippen und dozierte: »So etwas gibt es nicht. Die Leidenschaften sind ausgestorben. Die Welt ist mittelmäßig, schlaff, kraftlos. Irrsinn und Verzweiflung wären Kräfte, und Kraft ist in den Augen der Narren, der Schwächlinge und Blödiane, die die Welt beherrschen, ein Verbrechen. Sie, Ossipon, sind mittelmäßig. Wurlock, dessen Anschlag die Polizei so geschickt vertuscht hat, war mittelmäßig, und die Polizei hat ihn ermordet. Er war mittelmäßig. Alle sind mittelmäßig. Geben Sie mir Irrsinn und Verzweiflung, und ich will die Welt aus den Angeln heben.« Ossipon, Ich drücke Ihnen meine freundschaftliche Verachtung aus. Sie sind nicht einmal imstande, sich etwas auszudenken, das von den gemästeten Bürgern als Verbrechen angesehen würde. Sie haben keine Kraft.« Er verstummte und lächelte höhnisch hinter seiner wild funkelnden dicken Brille. »Und noch etwas, diese kleine Erbschaft, die Sie da angeblich gemacht haben, hat Ihren Verstand nicht gerade geschärft. Sie sitzen wie ein Klotz vor Ihrem Bier. Adieu!« »Wollen Sie sie haben?« fragte Ossipon und blickte blöde grinsend auf. »Was haben?« »Die Erbschaft.« »Alles.« »Die ganze Erbschaft.« Der unbestechliche Professor lächelte nur. Sein Anzug stand im Begriffe auseinanderzufallen, und seine verbeulten, geflickten, schweren Stiefel ließen bei jedem Schritt Wasser durch. Er sagte, ich schicke Ihnen gelegentlich mal die Rechnung für gewisse Chemikalien, die ich morgen bestellen werde. Ich brauche sie dringend. Einverstanden?« Ossipon ließ den Kopf sinken, er war allein. Ein undurchdringliches Geheimnis. Es schien ihm, als sehe er vor sich in der Luft aufgehängt sein eigenes Hirn, das im Takt zu den Worten »ein undurchdringliches Geheimnis« pulsierte. Es war ganz offenbar der Wahnsinn, diese Tat des Irrsinns oder der Verzweiflung. Das mechanische Klavier neben der Tür trommelte unverschämt einen Walzer herunter und verstummte dann, als sei es verärgert. Genosse Ossipon mit Spitznamen der Doktor verließ die Bierstube des Silenus. An der Tür zögerte er und blinzelte in einen nicht übermäßig prächtigen Sonnenuntergang. Die Zeitung mit der Meldung vom Selbstmord einer Reisenden ruhte in seiner Tasche. Sein Herz pochte dagegen. Der Selbstmord einer Reisenden, diese Tat des Irrsinns oder der Verzweiflung. Er ging durch die Straße, ohne darauf zu achten, wohin er die Füße setzte. Und er ging in eine Richtung, die ihn nicht zum Stelldichein mit einer anderen Dame führen konnte, einer ältlichen Erzieherin, die ihr Vertrauen auf ein apollogleiches ambrosisches Haupt gesetzt hatte. Er entfernte sich davon. Er konnte keine Frau mehr sehen. Das war der Untergang. Er vermochte nicht mehr zu denken, zu arbeiten, zu schlafen oder zu essen. Doch dafür begann er jetzt mit Vergnügen, mit Erwartung, voller Hoffnung zu trinken. Es war sein Verderben. Wie in jener Nacht vor mehr als einer Woche wanderte der Genosse Ossipon dahin, ohne darauf zu achten, wohin er den Fuß setzte. Er spürte keine Ermüdung, er fühlte nichts, er sah nichts und er vernahm keinen Laut. Ein undurchdringliches Geheimnis. Er ging unbeachtet dahin. Diese Tat des Irrsinns oder der Verzweiflung. Und auch der unbestechliche Professor ging dahin und wandte die Augen von der verhassten Menge. Er hatte keine Zukunft. Er verschmähte sie. Er war eine Kraft. In Gedanken hätschelte er Bilder von Verderben und Zerstörung. Er ging dahin, zierlich, unscheinbar, schäbig, unglücklich und furchtbar in seiner Einfalt, die ihn bestimmte, zur Erneuerung der Welt Irrsinn und Verzweiflung herbeizurufen. Niemand sah ihn an, unbeargwöhnt und todbringend wie die Pest, schritt er durch das Menschengewühl der Straße. Sie hörten »Der Geheimagent« von Joseph Conrad, gelesen von Jürgen Holz. Regie Klaus Zippel. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2004.